Das war's im Gastspiel. Nachrichtenredaktion Wolfgang Bofinger, Musik Rolf Hillert und am Mikrofon war Sabine Kastner. Uns hören Sie wieder Punkt 5 morgen früh. Schönen Abend. Tschüss. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Wechselhaft und stürmisch bei Temperaturen bis 12 Grad. Nachts Regen um 4 Grad. Morgen wechselhaft Schauer und kühl. Am Dienstag Dauerregen aber etwas milder. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den supergünstigen Preisen. Ich darf gar nicht dran denken. Jetzt muss ich noch zum Bäcker und ins Schuhgeschäft, in die Drogerie. Einen neuen Pulli wollte ich mir auch noch kaufen. Und eigentlich sollte ich auch mal was essen oder wenigstens einen Kaffee trinken. Halt! Bevor Sie durch die ganze Stadt hetzen, kommen Sie doch gleich ins City Rondell. Mit 42 Fachgeschäften unter einem Dach, ohne Parkplatzsorgen. City Rondell in Schwenningen. Immer aktuell. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Sperrt ganz schnell eure Muttis ein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch voll ins Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Flames of Love Fernseh. 20:06 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Na, haben wir uns heute richtig erholt von gestern? Wunderbar. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. Abend 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore schmeißt die Ockel an. I wanna rock your place. Say kids, what time is it? Heute gibt's wieder zwei CDs zu gewinnen. Und jetzt ist wieder ein super neu aufgemachter Oldie. Sugar baby. bene? Va bene? Peter Kraus! 20 Uhr und 14 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einigen Verkehrsmeldungen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal. Baustelle, 4 Kilometer stockender Verkehr. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen, 5 Kilometer stockender Verkehr. A6 Nürnberg Richtung Mannheim zwischen Bretzfeld und Heilbronn-Neckars-Ulm. Hohes Verkehrsaufkommen, 5 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost. Unfall, 5 Kilometer Stau. Unstop Radio. Ich bin zu sexy für mein Hemd, zu sexy für den Hut, zu sexy für die Brille. Siegfried! Lass mich. Ich bin ein Model und jeder kann sehen, denn ich dreh meine Runden auf dem Laufsteg. Auf dem Laufsteg, ja, da kann ich mich drehen und ich dreh meine Runden auf dem Laufsteg. Für den Wolf, zu sexy für das Lamm, zu sexy für die Gabi. Ich bin zu sexy für Salat, zu sexy für die Möhre, zu sexy für Kohlrabi. Ich bin zu sexy für mich selbst. Super. Das war der Harvey Kerkeling. 20.17 Uhr, Sonntagschammer. Jetzt geht's los mit unserem Gewinnspiel. Und zwar ist es heute nicht ein Gewinnspiel in herkömmlicher Art, wieder mit Mix, sondern da möchte ich was wissen. Und zwar, die ersten drei erfolgreichsten Titel 1992 bis zum heutigen Tag. Ja? Die sind von Media Control ermittelt worden. Und die möchte ich wissen. Die ersten drei erfolgreichen Titel 1992 bis zum heutigen Tag. Und ihr wisst ja, wir haben eine neue Telefonnummer. Hier ist die neue Telefonnummer von Radio Ladies First. 07229 30 77 30. Die ganz neue Telefonnummer von Radio Ladies First. 30 77 30. Und wer das richtig weiß, bekommt eine CD. Bitte warten. Einen Moment, bitte. Hier der automatische Anrufbeantworter. Lass mich nicht länger warten. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Hör auf zu holen. So schied auch noch Geld ausgeben. Übrigens die ganz neue Nummer 1 auf Germany. Felix, don't you want me? Und jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten, das ist der René Stefan aus Kaiserslautern in der Pfalz. Hallo René, ich grüße dich heute. Hallo. So, hast du es gehört, meine Frage? Ja, ja, klar. Was meinst du, was das war? Ja, ich würde mal sagen, vielleicht von Westernhagen Krieg? Nein, leider nicht. Nicht? Okay. Hast du noch einen? Keinen mehr? Noch einen? Tja, dann vielleicht von den Scorpions noch Wind of Change? Auch nicht. Auch schade. Nicht. Tschüss. Tschüss. Mein nächster Kandidat ist der Thomas aus Herrenberg, er ist 15. Hallo Tommy. Hallo. Ja, was meinst du dazu? Also ich würde sagen, das Boot von U96. Das ist in den drei drin, genau, das stimmt. Ja, dann vielleicht noch Rhythm is a Dance of a Snap. Hey, das ist auch drin, genau. Ja, und dann noch It's My Life von Dr. Alban. Das ist richtig. Toll, super. Richtiger Nachtschwärmer, weiß das halt. Bleib dran bitte, eine CD gibt's das. Absolute Spitze! Say no to drugs, say no to crime, and say yes to a whole lot more. Anybody else is just a bunch of noise. When it comes down to it, we're the station you can really count on. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimist. Moment, was geht? Ich sag's

Sedgy Because Tonight, super stark. Ein Hit jagt den anderen hier. More and more, super stark. 20.34 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Einige Verkehrsmeldungen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal. Baustelle, 4 Kilometer stockender Verkehr. A6 Nürnberg Richtung Mannheim zwischen Pretzfeld und Heilbronn-Neckars-Ulm. Hohes Verkehrsaufkommen, 5 Kilometer stockender Verkehr. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen, 5 Kilometer stockender Verkehr. Dann noch A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim Ost und Heimsheim, Unfall 3 Kilometer Stau. Hallo nach Schwerin am Sonntagabend! Hey, basta! Erstmal allen Nachtschwimmern schönen Dank, die gestern in Rottweil waren. Das war der Wahnsinn! Auf diesem Weg grüße ich alle, die da waren und die uns zugehört haben. Das war ja Live-Übertragung. Das war eine Stimmung und voll war. Ihr wart absolute Spitze. Bolero, Bolero. Eine reiche Frau machte ihr Testament. Darin verfügte sie, dass man sie verbrennen und die Asche über das teuerste Bordell der Stadt streuen solle. Sie sagte in einer Schlussklausel: Auf diese Weise habe ich wenigstens die Gewissheit, dass mein Mann mich wöchentlich zweimal besuchen kommt. Also nein, das gibt's doch nicht. Okay. So, und jetzt ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Und zwar wieder kein Mix, sondern wieder eine Wissensfrage. Und zwar, vorher wollte man ja wissen, die drei erfolgreichsten Titel vom ersten bis zum dritten Quartal 92. Und jetzt möchte ich wissen, dass er die drei erfolgreichsten Longplays bis zum heutigen Tag, also die drei erfolgreichsten Longplays, das richtet sich nämlich nach den Verkaufszahlen, und die möchte ich wissen. Hey, young games, we have many questions. Da brauche ich also drei Namen von drei Gruppen. Die kennt eigentlich jeder. Radio Games, unser Gewinnspiel. Hallo Nachtschwärmer, Schwärmer. Hier ist die neue Telefonnummer von Radio und Ladies First. 07-229-30-77-30 Jetzt habe ich mir mal vorerst einen Kandidat eingefangen, und zwar das ist nämlich der Matthias aus Waldkirch. Matthias, hallo, ich grüße dich. Hallo. Ja, Matthias? Ja. Was meinst du jetzt, was sind die drei erfolgreichsten Longplays bis zum heutigen Tag dieses Jahr? Also Genesis, We Can't Dance. Genesis, ich will nur die groben Namen. Genesis stimmt mal, ja, okay, auf jeden Fall. Ja, weiter? Michael Jackson. Weiter? U96. Leider nicht. Schade. Genesis stimmt. Schade, macht nichts. Jetzt geht's weiter mit dem René aus Kaiserslautern. Er ist 15. Hallo. René, bitteschön. Also ich würde sagen Genesis, ja? Guns N' Roses. Ja. Und den dritten. Vielleicht noch Snap. Nein. Oh, hab ich schon versucht? Nein, leider nicht. Tschüss. Okay, also so, Genesis ist im zweiten Platz und Guns N' Roses am dritten. Jetzt brauchen wir nur einen, nämlich Platz 1. Michael Jackson ist auf dieser Liste Platz 4. Jetzt geht's weiter mit einem Nachtschwärmer, und zwar heißt Steve aus Karlsruhe, er ist 18. Hallo Steve. Hallo. Was meinst du? Einer fehlt uns noch. Würde ich sagen, ist der dritte. Nein, leider nicht. Jetzt kommt die Claudia aus Rastatt. Hallo Claudia. Hallo. Was meinst du? Roxette. Auch nicht. Schade. Tschüss. Roxette ist auf Platz 9 bei den meistverkauften Longplays im Jahre 92 bis zum heutigen Tage. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch raus, bin mir ganz sicher. It's my party. Genau, wir haben hier eine Party um 20.47 Uhr. Jetzt ist mein nächster Kandidat dran. Das ist nämlich der Arno aus Rastatt. Ja, hallo, ja. Er ist 29. Hallo, Arno. Hallo, was? Ich würde sagen, es ist Westernhagen. Ja, ja. Auch nicht, der ist auf Platz 7. Schade. Okay, tschüss. Und jetzt kommt der Dirk aus Orschweier. Das ist dann der Gegend von La und 39 Jahre. Er hat da riesen Kulisse hinten, höre ich da gerade. Aha! Wir sind in einem Lokal. Hallo, hallo. Alles meine Fans. Dirk, was meinst du? Auf dem ersten ist Queen. Queen, genau! Du hast gewonnen, Dirk! Super! Du bleibst bitte dran! Uhr, sonntags und montags Nachtschwärmer-Spezial ab 20 Uhr mit Charlie. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Ladies and Gentlemen, die Welt hält den Atem an. Jetzt ist sie endlich da, die Deutschlandband. Applaus! Jetzt mal ein bisschen Deutsche Welle made in Germany. Los mit dir, Papa. Ist dein Radio nicht mehr da? Aha. Ich hab die Deutsche Welle hier. Die neue Welle ist nicht neu. Aha. Ich kenn sie schon ziemlich lang. Aha. Da, da, da, man sieht das Meer vor Wellen nicht. Da, da, da. Da, da, da. La, la, la. Bla bla bla. Singers. Da wie ne Dumbo, oh oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh oh.

ganz neuen, ganz starken kommen. Uhr und 2 Minuten Radio Lindisfest aus Baden-Baden. Einige Verkehrsmeldungen. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe, Durlach und Bruchsal. Baustelle 4 Kilometer stockender Verkehr. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim, Steinsfurt und Sinsheim. Hohes Verkehrsaufkommen. 2 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost. Hohes Verkehrsaufkommen. 7 Kilometer stockender Verkehr. Blackout ist aufregend. Blackout ist faszinierend. Blackout ist anders. Blackout, die Jeans mit Musik für Männlein und Weiblein. Blackout, deine zweite Haut. Ihre starke Blackout-Jeans erhalten Sie bei Hügelmoden Rheinstraße 15 in Bühl und bei Hügelmoden Hauptstraße 80 in Aachen. Fürstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Fürstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14 54 4. 07222 14 54 4. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Unfallversicherung für monatlich 19,80 Mark. Sprechen Sie auf Band. Knackig, saftig, aromatisch. Aromaobst aus dem Vogelparadies Pfalz. Aromaobst aus erster Hand. Aromaobst aus umweltschonendem, integriertem Anbau. Genussreif geerntet, baumfrisch. Aromaobst für Leute mit Geschmack. Achten Sie auf die gelb-roten Aromaobstschilder bei Direktvermarktern, auf Wochenmärkten und in Obstfachgeschäften. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind Sie so gemein. Everyone could repeat it from the first phrase. 2000. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Und der sagt Hallo am Sonntagabend um 21.04 Uhr. Und ich hab noch was Deutsche Welle-mäßiges hier, was Aktuelles. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen, wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne. Dann toben und natürlich tobt es auch in mir. Doch schon am nächsten Morgen hast du von dem Mann im Mond genug. Du setzt dich in dein Raumschiff und er wünscht dir guten Flug. Manchmal wird der Mann im Mond. Der Mann im Mond, die Prinzen. Und da hatten wir gestern ja jede Menge Liebhaber von den Prinzen da. Apropos gestern, jetzt habe ich jemanden auf der Leitung, und zwar den Stefan. Er ist aus Gießen. Hallo Stefan. Hi Charlie. Und das muss ich mal unseren Hörern erklären. Gießen, muss ich mich auch erstmal schlau machen, ist zwischen Kassel und Frankfurt. Und du kamst nach Rottweil. Das habe ich ja nicht ausgehalten, Gier. Richtig, ich bin etwa 400 Kilometer gefahren, aber das macht absolut Spaß. Charlie 2000, das erste Mal besucht, live dabei gewesen. Super Stimmung, super Leute, einwandfrei. Hat's dir gefallen? Das ist also nicht abgesprochen jetzt hier, das sprechen wir einfach frei von der Leber jetzt. Und du hast dich ja mal nach vorne zu mir bist du gekommen kurz. Und das konnte ich kaum glauben, dass du 400 Kilometer gefahren bist. Ja, genau, richtig. Und du warst nicht allein, sind noch ein paar, eine ganze Clique von euch gekommen. Ja, richtig, wir waren sofort. Ja, die grüße ich jetzt alle von hier aus, von Bahnbahn. Und danke euch für den Besuch. Alles klar, super. Hast noch einen Gruß auf Lager? Ja, grüße alle Mantelfahrer und meine Freundin Yvonne. Wunderbar. Tschüss nach Gießen. Ciao, tschüss. Nach Hessen. Laterne raus. Super! Tell me something good, magic. Super! About a girl and a guy. The guy was too fresh, the girl was too fly. They'd been together for a very long time when they felt the sense of change in the state of their mind. They had a true love, but they just didn't know how to talk to one another so the feelings could show. To each other, they wouldn't be both. Had to ruin that love, had to rock that boat. Don't rock the boat. If it ain't broke, don't fix it. Just relax and let it go. Boy, we made a perfect pair. You ain't got no silly feelings, baby. in der Tonight. Oh, super, willkommen. Und total. Ja, das stimmt. Herzen, Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Immer zu, ich und du. Can't touch this. Ich bin so sexy. Ey, ich bin so sexy. Ey, ich bin zu sexy für mein Hemd. Zu sexy für den Hut. Zu sexy für die Brille. Shut up. Wieso? Es war doch schön. Ich bin zu sexy für mich selbst. Super. Ja, haben schon gerade ein paar gute Saisons drauf, die OMDW. 21:19 Uhr. Na schau mal, da ist doch letzte Woche Folgendes passiert. Der Enkel geht mit seinem Großvater spazieren. Da der Enkel jede Gelegenheit nützt, um das Taschengeld aufzubessern, kommt ihm eine Idee. Als er einen Regenwurm am Wegrand liegen sieht, er sagt: Opa, wetten wir an 10 Mark, dass ich den Regenwurm senkrecht in den Boden stecken kann? Der Opa sagt zu ihm, wenn du das fertig bringst, dann bekommst du das Geld. Der Enkel greift in seine Hosentasche, nimmt eine Dose Haarspray heraus, besprüht den Wurm und steckt ihn nach ein paar Minuten in den Boden, senkrecht. Das sagt der Opa voll Anerkennung. Bub, das hast du gut gemacht, das Geld hast du dir verdient. Morgen früh beim Frühstück bekommst du das. Am nächsten Morgen wartet der Bub schon ganz aufgeregt. Plötzlich kommt die Oma und legt ihm 20 Mark hin. Sagt der Bub, Oma, aber ich habe mit dem Opa nur um 10 Mark gewettet. Sagt die Oma, das ist schon in Ordnung. Der Rest ist von mir für den guten Tipp. Nachschwärmer, das ist ein heißer Tipp. Affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. They drew their plans against us. Ich verlange eine Erklärung. Majestät, ein Rückfall. Majestät, ein Rückfall. Ladies first. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Was ist das für ein Sender? Echt vom Feinsten. How about a little Beetlejuice? Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. More high-tech music on your high-tech station. toll, Sabrina, 21.25 Uhr wird schon wieder Nachtschwärmer. Nochmals an alle, die gestern da waren in Rottweil. Schönen Dank. Und ich grüße auch alle, die zugehört haben, die nicht kommen konnten. Die haben ja schon ein paar angerufen, die waren am Radio gehockt. Aber das ging ja nur bis 9:30. Tja. Es war wirklich spät, es waren über 2000 Leute da. Und es ist ja zugunsten des Breitensports. Da werden wir ein schönes Scheckchen übergeben. Das gehen wir noch durch, wie viel das ist. Und ich glaube, die Live-Aufnahme ist auch ganz gut rübergekommen. Genau. Sabrina! Das ist 9 to Unlimited. Meine letzten 3 Minuten, meine letzten 2 Minuten besser gesagt, 21.28 Uhr. Natürlich grüße ich alle, die in Altenheim waren am Samstag beim Dirk. Und am kommenden Wochenende, da habe ich wieder einen flotten Dreier. Schale 2000 ist in Gengenbach in der Kinzigtalhalle. Im Kinzigtal. Außerdem in Seedorf mit dem Dirk. Oder mit Charlie Checkpoint, das wissen wir genau. Seedorf in der Festhalle und in Söllingen in der Rheingoldhalle. Das ist wieder der totale Stress. Übung, so ein Mist. Ich hab's langsam satt. Also Ruhe jetzt. Quatsch. Also ausziehen tue ich mich nicht. Morgen Abend ab 20 Uhr hören wir uns wieder nach Schwämmer. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. 21.30 Uhr. Radio Ladies First aus Baden-Baden mit Meldungen zur Verkehrslage. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim hohes Verkehrsaufkommen 2 Kilometer. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Ost und Heimsheim hohes Verkehrsaufkommen 5 Kilometer stockender Verkehr. In Stuttgart-Ost auf der B14 ist der Schwanenplatz-Tunnel wegen Überflutung in beiden Richtungen gesperrt, örtliche Umleitung. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. B311 Tuttlingen-Meßkirch zwischen Neuhausen und Worrendorf, Gefahr durch eine freilaufende Kuh. Im Schwarzwald sind durch umgestürzte Bäume mehrere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gesperrt. Mit erheblichen Behinderungen muss gerechnet werden. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Am Mikrofon.